3a, 3b und 4b. Herr Hamdi, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Schäfer mein Name und das ist meine Kollegin Frau Gupta. Dürfen wir Ihnen etwas zum Trinken anbieten? Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich nehme gerne ein Glas Wasser, bitte. Bitte sehr. Vielen Dank. Herr Hamdi, uns würde zunächst interessieren, wie Sie auf unsere Stellenausschreibung aufmerksam wurden und warum Sie sich entschieden haben, sich auf die Stelle zu bewerben. Können Sie uns etwas dazu sagen? Sehr gern, Frau Gupta. Von der freien Stelle als Wirtschaftsinformatiker habe ich über die Karriereplattform IT-Berufe erfahren. Ihr Unternehmen hat einen ausgezeichneten Ruf in der IT-Branche. Daher war es für mich klar, dass ich mich auf diese Stelle bewerben würde. Außerdem kann ich mich gut mit den Unternehmenswerten identifizieren. Interessant. Womit besonders? Nun, ich weiß von Ihrem Firmenprofil auf der Internetseite, dass Sie Kreativität und Eigeninitiative bei Ihren Beschäftigten schätzen und durch flache Hierarchien und flexible Arbeitszeitmodelle fördern. Solche Arbeitsbedingungen reizen mich sehr, da ich der Meinung bin, dass ein Unternehmen auf diese Weise erfolgreicher ist. Das hören wir gerne. Natürlich sind mit einem solchen Arbeitsumfeld auch besondere Anforderungen an unsere Beschäftigten verbunden. Was meinen Sie, welche Anforderungen könnten das sein und inwiefern erfüllen Sie diese? Nun, ich denke, je mehr Freiheit die Beschäftigten in einem Unternehmen haben, umso mehr Verantwortung tragen sie auch. Ich übernehme gern Verantwortung und bin auch gern bereit, die Konsequenzen für meine Entscheidungen zu tragen. In flachen Hierarchien ist es außerdem besonders wichtig, gut und transparent zu kommunizieren, damit alle im Team immer Bescheid wissen und ihre Aufgaben selbstständig wahrnehmen können. Dank meiner bisherigen beruflichen Erfahrungen bringe ich diese Fähigkeit zur Teamarbeit und klaren Kommunikation mit. Sehr schön. In Ihrem Lebenslauf haben Sie Ihren beruflichen Werdegang ja schon ausführlich beschrieben. Könnten Sie für uns bitte kurz noch einmal die wichtigsten Stationen zusammenfassen? Ja, selbstverständlich. Also, ich habe in München Wirtschaftsinformatik studiert und anschließend 3 Jahre als Informatiker bei einem internationalen Online-Händler gearbeitet. Dort habe ich unter anderem die Suchmaschinen für die Produktsuche optimiert und digitale Bezahlmodelle entwickelt. Dann bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt und habe 2 Jahre als freiberuflicher Informatiker gearbeitet. Zurzeit arbeite ich als IT-Berater in einer Kommunikationsagentur. Dort arbeite ich eng mit allen Abteilungen zusammen und bin für die Entwicklung neuer digitaler Projekte zuständig. Herr Hamdi, wie Sie sich vorstellen können, haben uns viele Bewerbungen erreicht. Warum sollten wir genau Sie in unserem Unternehmen einstellen? Welche besonderen Stärken bringen Sie für die Stelle mit? Ich würde sagen, dass ich sowohl technische als auch wirtschaftliche Zusammenhänge schnell erfassen kann und sehr lösungsorientiert arbeite. Für die Durchführung eines Projekts ist es meiner Meinung nach wichtig, verschiedene Perspektiven einzunehmen und das Wissen und die Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Dafür ist gute Teamarbeit und gute Kommunikation notwendig. Ich arbeite sehr gern im Team und kann gut kommunizieren und bringe auch die Flexibilität und den Mut mit, Neues zu lernen und neue Lösungen auszuprobieren. Das klingt sehr gut. Herr Hamdi, haben Sie noch Fragen an uns? Ja, in der Stellenausschreibung haben Sie die Aufgabenbereiche kurz skizziert. Könnten Sie mir noch etwas genauer beschreiben, wie meine künftigen Aufgaben aussehen würden? Nun, zu Ihren Aufgaben als Wirtschaftsinformatiker gehören die Produktplanung, das Projektmanagement und die Qualitätssicherung. Aber Sie sollten auch das Unternehmen nach außen vertreten. Das heißt zum Beispiel, dass Sie während der Arbeitszeit auch kleinere Dienstreisen unternehmen, um unsere Produkte vor Kunden zu präsentieren. Ist das für Sie denkbar? Selbstverständlich. Sehr schön. Nun, wenn Sie keine weiteren Fragen haben... Danke, im Moment nicht. Gut, dann herzlichen Dank, Herr Hamdi, dass Sie vorbeigekommen sind. Wir melden uns bei Ihnen innerhalb der nächsten 10 Tage. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ich freue mich dann, von Ihnen zu hören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Hamdi. Und eine angenehme Rückreise.